Wo Hass ist, ist auch Lüge. Und Gottes Welt ist voll Bosheit, Angst und Dunkelheit. Wie kann das sein? Macht und Leid macht Menschen grausam. Das ist unsere bittere Wirklichkeit. Gott greift nicht ein, doch nichts, was geschieht, schlecht oder gut, bleibt unbemerkt. Sieht uns zu, er versteht und verzeiht, was wir auch tun und wohin wir auch gehen. Er kennt unsere Fragen, er kennt unsere Klagen, und wenn wir verzagen, hört er unser Flehen. Wir kämpfen mit Sorgen. Der Schmerz, die Menschen Demut lehren. Es liegt an uns, zu vergeben und zu lieben oder alles zu zerstören. Der Mensch ist frei, doch nichts, was geschieht, schlecht oder gut.